Danke für den Pitch-Move. Wenn ich sehe, weiß ich, dass ich die Sonne sehe. Auch wenn mich keiner hier versteht. Das hier ist mein Weg, den ich jetzt gehe. Neue Träume werden alle auf einmal wahr. Ich habe keinen Traum mehr, denn ich bin aufgewacht.